Ey, ich bin der Typ, der mit deiner Ex kommuniziert. Währenddessen wirst du exkommuniziert. Oh Mann, ey. Okay, let's go, this is easy breezy. Und es entspannt dich wie ein TV. Und es entspannt dich wie eine riesige Tüte, die grün ist wie eine Kiwi. Ey, das ist alles okay. Hauptsache ich drück auf Play. Ist übertrieben, Mann, wenn dieser Funk-Rhyme fangt dir zu fliegen an. Früher war alles kacke, früher war alles geiler. Früher hatte ich Akne, also früher Mühe, dies, das, Alter. Ich hol mit meinen Jungs noch einen Sixer am Nachtschalter. Ist okay für mich, ist okay für mich, ist okay für mich, ist okay für mich. Ich bleib hängen wie ein Plattenspieler, doch guess what, ist okay für mich. Saug bitte hier, wann ist Sommer? Wie wann? Wenn ich komm, dann ist Sommer. Das ist ganz toll, Broller, Funke, Toller. Ich rap für ne Handvoll Dollar, ey. Für ne Handvoll Cent, ich bin broke, denn ich hab nur ne Handvoll Cent. Als ich Anke eng Geld geflickte, dachte ich nur aus diese Anke eng. Ah ja, hammerlustig, Junge. Ey, du hast voll die Bicke. Ich hab das A Cappella von Big Big Girl, put it on. Cause I'm a money getter, also a honey hitter. You think you nice as me, haha, use a funny nigga. If you battle world, you pick the wrong head. I smash mics like all bread, you can't kill me, I was born dead. Cause I'm a money getter, also a honey hitter. You think you nice as me, haha, use a funny nigga. If you battle world, you pick the wrong head. I smash mics like all bread, you can't kill me, I was born dead. Cause I'm a money getter, also a honey hitter. You think you nice as me, haha, use a funny nigga. If you battle world, you pick the wrong head. I smash mics like cornbread, you can't kill me, I was born dead. Cause I'm a money getter, money getter, money getter.